Es ist schön, mit dem Herrn zu sein und das Leben ihm ganz zu weihen. Ihm Vertrauen in Freud und Leid, ihm zu schenken die ganze Zeit. Es ist schön, auf den Herrn vertrauen und das Leben auf ihn zu bauen. Er versteht auch den tiefsten Schmerz, drum leg alles an Jesu Herz. Wenn das Leben scheint arm und leer und die Sorgenlast drückt gar schwer, dann versteht euch der beste Freund, auch wenn manchmal kein Ausweg scheint. Es ist schön, auf den Herrn vertrauen und das Leben auf ihn zu bauen. Er versteht auch den tiefsten Schmerz, drum leg alles an Jesu Herz. Es ist schön, mit dem Herrn zu gehen, auch im Leiden auf ihn zu sehen. Alles liegen in seine Hand, dem die Zukunft nicht unbekannt. Es ist schön, auf den Herrn vertrauen und das Leben auf ihn zu bauen. Er versteht auch den tiefsten Schmerz, drum leg alles an Jesu Herz.